Du strahlst heller als die Sonne. Aber jetzt mach bitte das Licht aus. Ich bin einfach zu müde. Ich weiß ja, dass Milch schön macht, aber du musst ja wirklich Unmengen davon getrunken haben. Ich habe gerade einen Anruf vom Himmel bekommen. Die vermissen einen Engel. Keine Angst, ich habe dich nicht verraten. Morgens kann ich nicht frühstücken, weil ich dich liebe. Mittags schmeckt mir das Essen nicht, weil ich dich liebe. Abends kann ich nicht essen, weil ich dich liebe. Nachts schlafe ich nicht, weil ich so einen Hunger nach dir habe. Die wichtigsten Dinge des Lebens sollte man immer bei sich haben. Ich frage mich nur, wie ich dich in meinen Rucksack bekomme. Du bist so zuckersüß wie ein Sahnetörtchen. Da bekommt man auch immer Lust auf mehr. Seitdem ich dich kenne, scheint die Sonne ein bisschen heller. Die Vögel singen ein bisschen lauter und ich stehe plötzlich immer in der schnelleren Schlange im Supermarkt. Achtung, Kontrolle! Für deine Kurven brauchst du einen Waffenschein. Darf ich das bitte mal ganz genau überprüfen? Ich bin dein Weihnachtsgeschenk. Soll ich mich selber auspacken oder übernimmst du das? Ich wollte dir etwas Schönes, Liebes, Einfühlsames und Erotisches senden, aber leider passe ich nicht aufs Display. Mit einer Beziehung ist es wie bei einem Banküberfall. Du brauchst den richtigen Komplizen, sonst wird das nichts. Also irgendwie mag ich dich mehr als ursprünglich geplant. Ich liebe dir und ohne du kann ich nicht binden.